deiner grünen Menschen hier sitzt bei dem Blut. Sauf Kaffee, gucken die ganzen Tag nur am Fernsehen und machen ihre Vorgefahren. Sein Aids war sowieso alle um, kümmerst dich jetzt schon drum. Ein Aids war sowieso alle um, kümmerst dich jetzt schon drum. Aids kriegen nur schwule Neger, die sich immer Asche spritzen. Aids ist es schon beim Atmen und wie der Fräser über den Kopf. Aids kommen sowieso alle um, kümmerst dich jetzt schon drum.